Halle. Hier melden sich Bölle, Michael, Claudia und Bohne. Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab wie Bohnen. Delta Kurfürst 7 an alle Füchse. Jetzt sind es bloß noch ein paar Minuten, dann könnt ihr raus aus dem Gehäuse da hinten. Das ist gut, Old Man. Funkfuchs 1 hat bestimmt lauter blaue Flecken. So hart ist die Ladefläche. Over. Es ist gar nicht so schlimm, Herr Geist. Ihr Sohn ist doch gut gepolstert. Over. Ich finde es toll von Ihnen, dass Sie uns das ganze Wochenende opfern wollen. Over. Was heißt hier opfern? Ich wollte euch doch schon lange das Wochenendhaus von meinem Freund Hein zeigen. Solange er unterwegs auf Montage ist, soll ich sowieso ab und zu nach dem Rechten sehen. Und wo könnt ihr sonst so gut für die Lagenstaffelwettbewerbe trainieren, hä? Das Wasser ist hier noch klar und das Haus reicht aus für 5 CB-Funker. Over. Mussten Sie sich extra einen freien Tag nehmen, Herr Jeitz? Und wird der Werkstattwagen nicht bei der Firma gebraucht? Over. Macht euch keine Sorgen um mich, Funkfüchse. Ist alles in Ordnung. Nur schade, dass Kemal nicht mitkommen konnte. Die Verwandten aus Stuttgart kommen zu Besuch, ehe sie zurück in die Türkei gehen. Da konnte er wohl wirklich nicht von zu Hause fort. Oh, hier ist es aber schön, der Wald. Und da die große Wiese. Und keine Menschenseele zu sehen. Na, so einsam wird es am See wohl nicht werden. Die meisten Wochenendhäuser sind um diese Jahreszeit ab Freitag bewohnt. Und auf dem Campingplatz sind oft Rudergemeinschaften, die hier stundenlang trainieren. So, hier sind wir. Aber wo ist der See? Ja, immer sachte. Da, oh, die Stadt. Das ist ja super. Das ist ja groß. Oh, das ist ja echt super. Das ist ja Nobel sogar. Vielleicht wollt ihr gar nicht hierbleiben. Die vier Funkfüchse und Bömmels Vater, den sie Old Man nennen, besichtigen erstmal ihr Wochenendhaus. Komm rein, mein Sohn. Das ist also die Küche, richtig mit Herd und fließendem Wasser. Hier ist das Geschirr. Hübsch mit den Blümchen. Und hier kann man die Vorräte kühl aufbewahren. Vater, hast du etwa das ganze Essen vergessen? Ja, hat er. Damit du einmal 2,5 Tage fastest und so dein Normalgewicht erreichst. Ach, lass ihn doch, Michael. Hier gibt's sogar Telefon. Hier ist der große Wohnraum. Sag mal, ist der Blick über den See nicht wunderschön? Ich habe es extra so eingerichtet, dass wir bei Sonnenuntergang eintrudeln. Ach, ist das schön. Mensch, das sieht ja aus wie ein Gemälde. Die Sonne, wie eine Blutorange. Mhm. Der Steg dort gehört zum Haus. Das Boot können wir benutzen. Oh, wie hübsch die weißen Segel vor dem blauen Himmel aussehen. Und das Wasser ist ganz ruhig. Oh, da kann man bestimmt prima tauchen. Ja. Ich habe heute Morgen mit Malvine Butterweg telefoniert. Malvine Butterweg. Wie heißt sie denn wirklich? Sie heißt wirklich so, ja. Malvine Butterweg. Sie hat den Kramladen an der Abzweigung. Dort werden wir morgen früh nicht nur frische Brötchen, Milch und sowas kaufen. Sie verleiht auch Taucherausrüstung. Die sollen übrigens sehr gut in Schuss sein, sagte mir mein Freund Heinz. Toll. Wann stehen wir auf? Wir sollten jetzt erst einmal beschließen, wer jetzt wo anpackt. Natürlich. Ja, klar. Schön, dann helft beim Ausladen. Claudia und ich gehen in die Küche. Heute Abend gibt's nichts Warmes. Schade, ich hab solchen Hunger. Bömmel! Schon gut. Komm, Bohne. Hm? Natürlich hat Herr Jeitz, der ein vorzüglicher Koch ist, gut vorgesorgt. Es gibt herrlichen Kartoffelsalat mit Würstchen und zum Nachtisch aus der Kühltasche Maracuja-Eis. Noch ist es dämmerig. Die fünf leidenschaftlichen Funker beschließen, eine Nachtübung zu machen. Der Abend ist ja viel zu schön, um schon jetzt ins Bett zu kriechen. Na gut, ich schlage vor, dass ich mit Claudia losmarschiere. Ich werde mich 3-mal melden und nicht weiter als 1,5 Kilometer weit wandern. Meine Hinweise werden euch helfen, uns zu finden. Nach unserem dritten Ruf marschiert ihr los. Generalrichtung ist Westen am See entlang, klar? Also komm, Claudia. Na schön, jetzt sind mein Vater und Claudia also das Team Funkfuchs 4. Wieso? Na, Delta Kurfürst 7 ist er jetzt nur mit seiner Feststation, im Haus und in seinem Werkstattwagen. Wenn er mit uns unterwegs ist, muss er eins unserer CB-Funkgeräte benutzen. In diesem Fall also das von Claudia. Ach, natürlich. Was haltet ihr davon, wenn wir die Zwischenzeit bis zum dritten Ruf benutzen, um schnell abzuwaschen? Okay. Funkfuchs 4 meldet sich in der nächsten halben Stunde dreimal und gibt jedes Mal Hinweise auf die jeweilige Position. Eine abgestorbene Ulme an der Wegkreuzung, ein Weg zwischen Pappeln und eine Schonung. Eine Stunde haben wir Zeit, die beiden zu finden. Ah, wir finden sie bestimmt. Also hört mal, einen Weg zwischen Pappeln und auch eine Schonung mit ganz kleinen Fichten habe ich bei der Herfahrt gesehen. Ich würde wohl beides wiederfinden. Dann könnten wir bestimmt ein Stück vom Weg abschneiden und die beiden unversehens packen. Hier, direkt am See entlang müsste es gehen. Meinst du? Michael hat recht. Hoffentlich kommen wir hier nicht ins Schilf. Ich erinnere mich. Ruhe. Runter. Was? Ein Auto. Es fährt ohne Licht. Da, im Mondlicht. Es fährt den Forstweg lang. Die sind mutig, so nah an den Steg heranzufahren. Der Fahrer ist im Auto geblieben. Dafür zieht der eine die Hose aus. Der wird doch nicht nur... Nee, der hat einen Taucheranzug drunter. Ach so. Der will einfach tauchen. Da ist doch nichts Besonderes dran. Und wozu braucht er diese offensichtlich schwere Kiste, die der andere Typ da aus dem Kofferraum geholt hat? Ich denke, wir sollten sie weiter beobachten. Ich rufe Fuchs 4, dass wir die Übung abbrechen müssen. Hallo, Fuchs 2 und Fuchs 4, kommen! Old Man wird sich nicht melden. Der hält das für eine Finte, damit wir ihn besser aufspüren können. Lass mich mal. Fuchs 3 und Fuchs 4, 10-18, 10-18, kommen! Was heißt 10-18? Leise. 10-18 heißt sehr wichtige Mitteilung. Funkfuchs 4 an alle Füchse. Was ist passiert? Seid ihr in Ordnung? Over. Fuchs 1 an Fuchs 4. Jagd ist over. Besondere Beobachtung auf dem See verlangen unsere Aufmerksamkeit. Verdächtiges Auto kam ohne Licht zum Steg, gab Lichtsignale. Mann mit Tauchanzug lässt sich mit schwerer Kiste von zweiten Mann auf den See hinausrudern. Bitte kommt zum Seeufer. Rechts neben der Schilfinsel steht ein alter VW. Wir sind etwa 35 Meter davon entfernt. Roger. Funkfüchse 4 an alle Füchse. Kommen so schnell wie möglich. Seid vorsichtig. Over. Bömmel, alter Waldläufer. Du solltest dich in die Nähe des Autos schleichen und sehen, ob du etwas herausbekommst. Mindestens die Nummer von dem Schlitten. Und sicher unterhalten sich die beiden Kerle, wenn sie von ihrem Ausflug zurückkommen. Ist geritzt. Bohne sollte sich auf den Weg zum Steg aufbauen, damit Old Man und Claudia und Duster nicht auf den Wagen pressen. Okay, mach ich. Sollten wir etwa schon wieder mitten in einem faulen Ding stecken? Was passiert denn nun? Ach, du bist es, Delphine. Von wegen, Delphine. Ich bin gerannt wie ein... Und ich erst. Ich bin doch keine 13 mehr. Was ist? Sehen Sie da drüben das Boot? Da saßen zwei Mann drin. Seit genau 5 Minuten ist einer von ihnen mit einer schweren Kiste unter Wasser. Kalkuliere, der will was unsichtbar machen. Lass ihn doch, wenn es ihm Spaß macht. Vielleicht ist es eine Diebesbeute. Der große Detektiv schlägt wieder zu. Na Mann. Wir können ja morgen die Polizei verständigen. Die können nachsuchen. Und wenn die nur Omas alte Nähmaschine versteckt haben, wie stehen wir dann da? Na also, es bleibt also nichts weiter übrig als... Kinder, bitte nicht schon wieder. Wir wollten ein gemütliches Wochenende haben. Seht mal, was ist denn das? Das Auto rangiert. Jetzt sind die Scheinwerfer an. Die sind haargenau auf das Boot gerichtet. Ah, der Mann da draußen hebt die Ruder. Komisch. Was fummelt der Fahrer denn an den Rädern rum? Der wird doch nicht 4 Platte haben. Da, der Taucher. Er glitscht zurück ins Boot, ohne die Kiste. Und in der Kiste ist was Wertvolles. Gold oder so. Goldbohne, du liest so viele Krimis. Wieso ist doch... Aber ich werde für alle Fälle die Sache skizzieren. Hier unser Standort. Mhm. Hier links von uns das Auto. Und so und da, ja, in diesem Winkel etwa das Boot. Direkt vor der Schilfinsel, richtig? Toll, Michael. Wo ist Jochen eigentlich? Der hockt bei dem Auto dort und spioniert. Hoffentlich erwischt man ihn nicht. Bömmel muss tatsächlich Angst haben, dass die drei nächtlichen Besucher ihm auf die Füße treten. Er liegt im Schilf, nur ein paar Meter von dem alten VW entfernt. Dessen Kennzeichen hat er sich natürlich bereits notiert. Ugh. ist ganz schön anstrengend, die Schose. Wo ist Edu? Oh Mann, du nervst mich. Halt den Rand, tauch du mal so kurz hintereinander. Hey, Edu, bist du soweit? Na, Glatzkopf, alles klar? Ja, Schniefer schnieft erbärmlich. Aber sonst ist alles klar. Also, wenn du nochmal Schniefer sagst, kannst du was erleben. Trotz meiner Erkältung bin ich letzte Woche immer wieder ins Wasser gegangen. Ohne mich... Hört auf mit dem Quatsch, beeilt euch lieber. Hier ist dein Handtuch. Wir müssen heute Nacht noch in die Stadt. Schließlich geht es um viel Geld. Habt ihr das vergessen? Da bist du ja. Ist alles gut gegangen? Natürlich. Ich habe die Nummer. Die drei Kerle nennen sich Schniefer, Glatzkopf und Edu. Der hat übrigens ein Gesicht wie eine Muskatnuss. Möchte mit ihm nicht im Streit zusammentreffen. Heute Nacht fahren sie noch in die Stadt. Es geht um viel Geld. Und Schniefer musste schon während der letzten Woche öfter tauchen, hat er gesagt. Sag mal, was hat dieser Muskatnuss denn bloß an den Rädern zu fummeln gehabt? Wisst ihr, was ich glaube? Ja. Der hat doch mit eingeschalteten Scheinwerfern so lange herumrangiert, bis er die erhobenen Ruder genau mit den Lichtern erfasst hat. Ja, stimmt. Dann hat er sie ausgemacht und hat die Position der Räder markiert, indem er lange Nägel direkt neben ihn eingeschlagen hat. Glaubst du? Auf diese Weise lässt sich die Stelle wiederfinden, an der Schniefer getaucht hat. Das war ja direkt vor der Schilfinsel. Also hat die Beine etwas Wertvolles versenkt. Und das auch schon während der vergangenen Woche. Also doch. Was meinen Sie, Herr Jeitz? Ich weiß nicht. Womöglich ist das Ganze völlig unwichtig und wir machen uns umsonst Gedanken. Morgen früh will ich jedenfalls erstmal mit euch die Lagenstaffel üben. Dazu sind wir schließlich hier. Aber warum kann denn Claudia, die doch so gern taucht, nicht zwischendurch mal nachsehen, ob da irgendwas Verdächtiges auf dem Grund des Sees zu sehen ist? Genau. Na gut, aber wenn an der Sache was stinkt, nichts wie zur Polizei. Sehr zufrieden und sehr müde kehren die Funkfüchse und Old Man Yeats in ihr Haus zurück. Nach einem letzten Blick auf den stillen See, der vom Mondlicht mit bleigrauer Farbe überzogen scheint, verschwinden alle in den Betten. Alle rudern zur Schilfinsel, wo Michael und Claudia tauchen, um eine Spur der geheimnisvollen Kiste zu entdecken. Nach 10 Minuten werden Old Man, Bohne und Bömmel unruhig und ziehen dreimal an den Seilen, die sich Michael und Claudia um die Hüften gebunden haben. Das bedeutet, was ist los? Michael signalisiert nach oben, alles in Ordnung. Nach weiteren 4 Minuten, die denen im Boot wie eine Ewigkeit vorkommen, tauchen die Schatzsucher auf. Michael, tatsächlich die Kiste. Wie habt ihr die gefunden? Erstmal haben wir überhaupt nichts gesehen. Muder, morsche Äste und Schilf. Also, plötzlich fand ich einen dicken weißen Stein, neben dem ein großer Stock eingerammt war. An dem war ein Faden. Und an dem Faden brauchte ich nur entlang zu schwimmen. Da lag die Kiste im Schlick. Ja, genau. Da kommt erstmal ins Boot los. Ja. Mach doch mal Platz. Oh, nun wird's aber ganz schön eng. Was da wohl drin ist? Bestimmt nicht Omas alte Nähmaschine. Wir müssen sehen, dass wir mit unserem Fund ins Haus kommen. Ruht euch aus, ich rudere zurück. Ist ja nur ein kleines Stück. Komm, Wohne, wir schwimmen zurück zum Steg. Sonst saufen wir mitsamt der Kiste ab. Okay, komm los. Hier auf der Terrasse wollen wir die Kiste untersuchen. Das finde ich nicht gut. Da kann man uns beobachten. Lasst uns reingehen. Trocknet euch ein bisschen ab. Ich hole inzwischen Werkzeug aus meinem Wagen. Komische Würste sind das. Gut verpackt. Wasserdicht mit Kunststofffolie. Würste? Wer hat da was von Gold gesagt? Ich, wieso? Es ist Gold. Münzen. Oh mein Gott, das ist das Gold. Also doch, hier ist hier Thailand aus Südafrika. Und hier Mexiko. Also ich werd verrückt. Guck mal, das hier sind doch Goldbarren. Oh, ich werd verrückt. Also Mann, ich werd verrückt. Tu das. Du wiederholst dich aber, Schwester. Sowas. Ich rufe jetzt die Polizei an, damit sie das Zeug so schnell wie möglich abholt. Halt, ist so schnell. Halt, schnell. Was ist? Ich bin überzeugt, dass dort noch mehr solch schöner Sachen sind. Wir sollten sie alle heraufholen. Und wenn uns die Bande bemerkt, sind wir fällig. Mit solchen Leuten ist nicht zu spaßen. Na, wir haben keine Angst. Na, lieber ein paar Minuten lang feige als ein Leben lang tot. Ach was, wir können doch aufpassen. Während zwei von uns tauchen, halten die anderen mit den Funkgeräten an Land und auf dem Boot Wache. Na gut, also heute Abend sehen wir nochmal nach und morgen melden wir den Fund der Polizei, klar? Wie wär's, wenn wir die Kiste in den Kamin hängen würden? Da sucht sie keiner und wir können endlich schwimmen gehen. Pfannkuchen. Gib acht, Claudia, dass das Öl nicht so spritzt, wenn du den Teig da reingießt, ja? Oh, so ein Mist, der wird zu dick. Macht nichts, der erste Pfannkuchen wird nie was. Ich kenne das. Riecht aber gut. Glauben Sie, Herr Jeitz, dass das Gold aus einem Bankraub stammt? Bestimmt nicht. Das sieht sehr nach Privatbesitz aus. Da gibt es doch immer solche Anzeigen. Kaufe Altgold und Münzen zu höchsten Preisen. Wer sich darauf meldet, gibt seine Adresse an. Und dann kann man auskundschaften, ob da ein Bruch zu machen ist. Ziemlich einfach, nicht? Wir müssten die hiesigen Zeitungen der letzten Tage durchsehen. Aber woher bekommen wir die? Jochen, gib mir mal die Schüssel rüber. Danke. Da braucht man nur zu Malvine zu gehen. Die hat immer alte Zeitungen zum Einwickeln im Laden liegen. Da renne ich eben mal hin. Das macht mir nichts aus. So einen Bewegungsdrang möchte ich auch mal haben. Kein Wunder, dass Bruno Sohn wahrscheinlich dünn ist. Ist dieser Teig hier übrig? Kann ich den haben? Iss ihn auf und setz dich auf den Ofen. Dann gehst du auf und platzt. Ich heize den Backofen ein bisschen an. Da können wir die Kunstwerke von Claudia warm halten. Was gibt's dazu? Gehackten Hund mit Birnenfresser. Mirabellen und Schlagsahne, Jochen Jeitz. Bis unser Schnellläufer zurück ist, können wir eigentlich eine kleine Ruhepause in der Sonne einlegen. Bin ich erschrocken. Guck mal, was ich habe. Voller Erfolg. Und außerdem habe ich die drei Ganoven gesehen. Echt? Ja, weißt du denn, dass die es waren? Du hast die doch noch nie gesehen. Bemmels Beschreibung war sehr gut. Kerl mit Schniefnase, Kerl mit Glatzkopf und ekligem Bart, Kerl mit Muskatnussgesicht. Und vor der Tür stand ihre Karosse mit der Nummer, die Bemmel aufgeschrieben hat. Und eingekauft haben sie mindestens für eine Woche. Die müssen hier in der Nähe wohnen. Gib mal die Zeitung her. Bitte. Juhu, hier. Kaufe Altgold, Münzen und Medaillen zu Höchstpreisen. Angebote unter, genau wie ich gedacht habe. Ja, die Zeitung ist von vorgestern. Und ich hatte Glück, denn ich sah gerade noch, wie Muskatnuss eine Zeitung wegschmiss, nachdem er ein Stück herausgerissen hatte. Die weggeworfene Zeitung habe ich mir geangelt. Hier. Von vorgestern. Und hier. Ausgerissen wurde die Annonce, kaufe Altgold. Toll. Alle Annoncen geben die Anzeigeannahme Stoltebein an. Die drei brauchen also nur alle paar Tage die eingegangenen Offerten abzuholen. So haben sie alle Adressen von Leuten beisammen, die solche Kostbarkeiten verkaufen wollen. Und die sie wahrscheinlich zu Hause aufbewahren. Bei diesen Leuten wird dann eingebrochen, man fährt auf den See hinaus und Schniefnase versteckt die Reichtümer im Schlick. Ich muss gleich nach dem Essen tauchen und die anderen Kisten suchen. Nun mal sachte. Bestimmt werden die drei heute bei Stoltebein antanzen. Frühestens heute Nacht müssen sie dann auf Raub ausgehen. Selbst wenn sie unmittelbar danach ihre Beute versenken wollen, kann das nicht vor Mitternacht geschehen. Also können wir heute Nachmittag in aller Ruhe Pläne machen. Und wenn ich jetzt nichts zu essen bekomme, könnt ihr mich in den See versenken, weil ich hungers gestorben bin. Bohne und die anderen brauchen nicht zu verhungern, denn die Pfannkuchen sind ja längst fertig. Es wird ein richtig gemütlicher Nachmittag. Herr Jeitz tauscht die fast leeren Sauerstoffflaschen gegen gefüllte, leiht sich bei Malvine Butterweg zwei starke Unterwasserlampen und vergisst nicht, ein paar leckere, frische Hefekringel zum Kaffee mitzubringen. Allmählich bricht ein milder Sommerabend an. da sind wir. Ich ruder. Ach wirklich, Birmel, dein Vater hat recht. Du bist der beste Waldläufer von uns allen. Ja. Du musst an Land bleiben. Die Kerls beschatten und belauschen, falls sie kommen. Und unsere Funkstation an Land sein. Ich wollte halt so gern mit Delfinen tauchen. Aber na schön. So, dann stoß uns mal ab, damit wir in Schwung kommen. Kannst du das denn regelmäßig da wieder an? Oh, dumm, dass so viele Leute unterwegs sind. Wir müssen hier wohl in die schmale Einfahrt der Schilfinsel schippern. Mach doch nicht. Ah, so ein Fernglas ist immer nützlich. Da steht Jochen. Ah, genau da stand gestern Abend das Auto. Funkfuchs 3 und Fuchs 1, kommen. Fuchs 1 und Fuchs 3, höre euch gut. Geh jetzt bis zur Abzweigung, komm. Fuchs 3 und Fuchs 1, wir können nicht auf die Insel. Hier liegen Pärchen. Wir rudern näher heran. Am Schilfrand stoppen wir. Erbitten Ruf, wenn ein Auto kommt. Ich bleibe auf Empfang, over. Fuchs 1 und Fuchs 3, alles verstanden. Ich zische jetzt ab, cheerio. Ah, dann können wir. Komm, Claudia. Ja, okay. Fuchs 1 und Fuchs 3, alles in Ordnung? Fuchs 3 und Fuchs 1, Bruder und Schwester sind auf Tauchstation. Sie sollen nur wenige Minuten bleiben, hat Oldman Yates gesagt. Roger. Fuchs 1 und Fuchs 3, ich habe hier einen wunderbaren Beobachtungsplatz gefunden. Over. Mir ist unbehaglich. Ich bin froh, wenn wir morgen die Polizei informieren. Hoffentlich begibt sich Jochen nicht in Gefahr. Er ist manchmal zu mutig für meinen Geschmack. Bis jetzt ist immer alles gut gegangen. Zum Beispiel, als er mitten in der Nacht in einer Keilerei mit den Automatenknackern verwickelt worden ist. Außer einem blauen Auge war nichts. Und es war ihm sehr angenehm, als Frau Lenters ihn mit Eis getröstet hat. Bei Eis vergisst Jochen fast alles. Aber immerhin. Fuchs 1 und Fuchs 3, kommen. Fuchs 3 und Fuchs 1, ich höre. Der VW von unseren drei Freunden biegt gerade in den Forstweg ein. Lichter sind ausgeschaltet. Müsste gleich am Steg ankommen. Komisch, was wollen die denn jetzt schon hier? Fuchs 3 und Fuchs 1, verstanden. Wir holen Taucher sofort zurück. Over. Jetzt schon dreimal Signal gegeben, dass die beiden auftauchen sollen. Sie haben signalisiert, dass wir noch warten sollen. So geht das doch nicht. Wirklich? Da muss man stärkere Geschütze auffahren. Nimm mal, komm, halt mal, Bonusseil. Dreimal kurz, zweimal kurz, dreimal kurz. Das bedeutet größte Gefahr, sofort zurückkommen. Komm rein, Claudia, so. Wo bleibt Bohne bloß? Nimm mal die Maske, Michael. Bohne war auf der anderen Seite. Na endlich, mach schnell, Junge. Entschuldigung, aber ich dachte, ich würde im letzten Moment doch noch was finden. Puh. Aber alles Fehlanzeige. Wir haben die Markierung von der Kiste wiedergefunden, aber sonst überhaupt nichts. Hm. Da vorne kommt schon der Wagen mit unseren Goldjungen. Sie können uns nicht sehen, weil wir schon um die Nase der Schilfinsel herum sind. Ruf mal Jochen, damit wir wissen, was los ist. Fuchs 3 und Fuchs 1, kommen. Er hört nicht. Fuchs 1 und Fuchs 3, ich liege direkt hinter dem Wagen, nahe beim Steg. Muskatnuss Gesicht steigt aus und sucht mit dem Fernglas das Schilf ab. Verduftet, over. Fuchs 3 und Fuchs 1, sind schon verduftet. Ruder einen großen Bogen zum Haus zurück, damit wir nicht auffallen. Bleib dran, Roger. Ich bin fest. Ah, seht mal, die Lichtsignale kommen genau von der Stelle, an der wir eben getaucht haben. Und die Autolichter blinken zurück. Boah, wir sollten Bömmel zurückholen. Die Sache kommt mir brenzlig vor. Alle Funkfüchse an Fuchs 1, kommen. Fuchs 1 und Fuchs Old Man, ich höre, befinde mich noch an der gleichen Stelle. Edelmuskatnuss hat eben einen schweren Behälter ins Auto zurückgepackt. Over. Old Man an Fuchs 1, Rückkehr zur Basis, sofort. 10:99, Cheerio. Obwohl es sich auf der Terrasse gemütlich sitzen lässt, werden Herr Jeitz und die drei Funkfüchse immer unruhiger, weil Bömmel sich fast eine Viertelstunde lang nicht meldet. Endlich beschließen sie zu handeln. Ich gehe jetzt nachsehen. Ich kenne Bömmels letzten Standpunkt. Sie, Herr Jeitz, besetzen am besten das Funkgerät im Wagen, weil es weiter reicht als unsere Sprechfunkgeräte. Bohne und Claudia, ihr beide bleibt hier. Ja, okay. Claudia bedient Fuchs 4 und Bohne läuft zwischen Wagen und Haus hin und her, um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Oh, du hast wirklich immer die besten Ideen. Ich bin dabei. Aber bitte, Michael, jede Minute einmal melden, Standort durchgeben und bei Gefahr sofort zurückkommen. Wird gemacht. Bis später dann. Das. Ach, Bömmel, du bist es. Du hast mich vielleicht erschreckt. Wo steckst du denn bloß? Wir haben doch die Geräte ausgeschaltet. Aber wir haben auf dich gewartet. Ich konnte nicht fort. Da war so ein schmusiges Liebespaar. Wenn die mich bemerkt hätten, hätten die bestimmt gequiekt und ich wäre denen im Auto als einsamer Lauscher aufgefallen. Mensch, melde dich bloß bei deinem Vater. Er ist in Sorge um dich. Ich werde die Bande weiter beschatten. Das ist nicht mehr nötig, Michael. Die haben inzwischen gemerkt, dass ihre schöne Kiste nicht mehr auf dem Seegrund liegt und beratschlagen nun, wie sie sie wiederfinden können. Sei vorsichtig, mit denen ist nicht zu spaßen. Ja, bin ich. Ich will ja nur rauskriegen, was die jetzt vorhaben. Ich rufe Old Man, aber bitte geh nur so weit, dass die drei dich nicht mit der Goldkiste in Verbindung bringen können. In Ordnung. Ich schleiche mich dort nur noch ein bisschen lang. Funkfuchs 1 und Delta Kurfürst 7, kommen. Delta Kurfürst 7 an Funks 1. Meine Güte, was ist hier passiert? Over. Fuchs 1 ist völlig okay. Konnte nur nicht rufen und nicht gleich zurückkommen. Michael sagt, dass ihr in Sorge seid. Jetzt komme ich. Over. Delta Kurve 7 an Fuchs 1. Wo ist Michael? Kommen. Fuchs 1 an Delta Kurve 7. Michael ist auf der Spur der Goldräuber. Will ihre weiteren Gespräche belauschen. Over. Delta Kurve 7 an Fuchs 1. Sofort umkehren und Michael holen. Die Sache wird zu gefährlich. Over. Etwas verdutzt macht Bömmel auf dem Absatz kehrt und geht vorsichtig in die Richtung, in der Michael verschwunden ist. Nach wenigen Schritten hört Bömmel laute Rufe, brechende Zweige, das Getrappel vieler Schritte. Zu seinem Entsetzen sieht er Michael, der von drei Männern verfolgt wird. Nach wenigen Metern haben sie den Freund eingeholt, nehmen ihn in ihre Mitte und zerren ihn zum Wagen, der sich in Bewegung setzt. Also gehört noch ein vierter Bursche zur Bande. Delta Kurve 7 an Fuchs 1. Hast du Michael gefunden? Kommen! Fuchs 1 an Delta Kurve 7. Sie haben ihn, sie haben ihn. Ich habe ihm gesagt, er soll vorsichtig sein. Was werden Sie tun mit ihm? Noch ehe der aufgeregte Bömmel das Haus erreicht, handelt Herr Jeitz. Mit Claudias Funksprechgerät rennt er los. Herr Jeitz hofft, das Funksprechgerät zu finden, falls die Ganoven es ihm nicht abgenommen haben. Und hat er erst die Handgurke, kann Michael nicht weit sein. Bohne soll in regelmäßigen Abständen Michael rufen. Funkfuchs 2 ruft Fuchs 3, kommen! Oh, wenn das bloß gut geht. Na klar, Fuchs 2 ruft Fuchs 3, kommen! Wo nur Bömmel bleibt. Fuchs 2 ruft Fuchs 3, kommen! Nichts. Fuchs 2 ruft Fuchs 3, kommen! Fuchs 4 an Fuchs 2. Ich habe eben Michaels Gerät im Gebüsch gefunden. Mir scheint, auf dem Weg neben mir holpert der Wagen entlang. Break, Fuchs 1 und alle Füchse. Im Wagen kann außer Michael nur der Fahrer sein. Die anderen bewegen sich in Richtung auf die Wochenendhäuser. Suchen sicher nach ihrem Schatz. Fast wären sie über mich gestolpert. Over. Ich rufe Fuchs 2. Claudia und Bohne, verschanzt euch in meinem Wagen. Schließt von innen ab. Alle Lichter aus. Ich bin gleich bei euch. Over. beiden ersten Häuser sind verrammelt. Da ist keine Maus drin. Aber hier riecht's nach Essen. Und da oben ist ein Fenster offen. Hier war vor kurzem noch wer. Sollen wir mal? Na klar. Vielleicht ist das Bürschchen von hier. Er hat doch gesagt, dass er vom Campingplatz ist und eine Funkübung macht. Edu wird schon die Wahrheit aus ihm herausquetschen. Komm, komm, hier rein. Hier wollen wir uns mal in Ruhe. Aua. Und nochmal dasselbe. So. Lass mich los, du. Und der wäre von Lass mir. Lass mich los. Das ist. Hilf mir, Schniefer. Ja, können vor Lachen. Der Kerl hält mich fest. Mensch. Lass mich los, Idiot. Das ist Freiheitsberaubung. Ich halte es für einen Einbruch. Die Polizei wird sich freuen, endlich die Serieneinbrecher zu fassen, die hier Unwesen getrieben haben. Ihr bleibt hier jetzt ganz schön verschnürt sitzen, bis ich Michael gefunden habe. Bömmel, hole Bohn und Claudia rein. Die können den beiden Herren Gesellschaft leisten. Am besten mit diesem großen Knüppel hier. Du kommst mit mir. Und dann wird die Polizei verständigt. Nicht doch, nicht doch. In der großen Scheune. Am Weg. Ach, Hals, Maul, Schniefer. Halt's Maul, sag ich dir! Leider kommen Herr Jeitz und Bömmel nicht so schnell ans Ziel, wie sie es sich wünschen. Zwar steuern sie die große Scheune an, von der Schniefer gesprochen hat, aber immer wieder muss Vater Jeitz mit dem großen Werkstattwagen zurücksetzen, weil er keinen Weg zur Scheune findet. Ich stelle mich neben der Tür auf. Du gehst rein und fragst nach Michael. Los! Michael! Michael! Verschwinde. Hier gibt es keinen Michael. Hau ab! Aber ich habe ihn doch gehört. Er hat gerufen. Wenn du nicht sofort abhaust, nehme ich dich auseinander. Das werden Sie schön sein lassen, Sie Muskatnuss. Was? Ich werde... Ist was? Ruhig, meine Kind, ganz ruhig. Michael! Oh ja, danke, Bömmel. Oh, dieser widerliche Knebel. Ich dachte schon, ihr werdet inzwischen nach Australien ausgewandert. Die Strecke waren ganz schön fest. So, nun hätten wir die ganze Bande fest. Wie angenehm. Naja, bis auf den vierten. Was? Na klar, der muss mich beobachtet haben, als ich die anderen belauschte. Mit einem Mal saß er mir im Nacken und ich war geliefert. Das sagst du erst jetzt? Der läuft ja dann noch frei herum, du meine Güte. Nichts wie los. Den Herrn hier sperren wir am besten in seinem Auto ein. Den Zündschlüssel nehmen wir mit. Noch ein vierter. In halsbrecherischem Tempo jagt Old Man Yates mit seinem schweren Werkstattwagen über die holprigen Wege. Michael und Bömmel, die sich auf den Beifahrersitz geklemmt haben, wird es mulmig zumute. Für so gefährlich hält Old Man die Situation? Oh, dass ihr da seid. Sie haben Bohne. Sie sind weg. Ich war ganz allein. Richtung Campingplatz sind sie abgehauen mit ihm. Arme kleine Claudia, komm. Komm rein und erzähl in Ruhe, komm. Bömmel, du machst dich auf die Suche. Alle 15 Sekunden melden. Ich eile, verstanden. Komm rein. Also das war so. Oh, wie konnten wir nur reinfallen? Die beiden Kerls saßen ganz bedöppert auf den Stühlen und mucksten sich nicht. Mir wackelten trotzdem die Knie, aber Bohne war ganz ruhig. Und dann klingelte es und Bohne fragte, wer draußen sei. Und eine nette junge Stimme sagte, hier ist Max Pohl, ich bin auf dem Campingplatz. Ein grauer Werkstattwagen hatte einen Unfall gebaut. Ein dicker Mann mit Halbglatze und rotem Haarkranz. Er braucht Hilfe. So eine Frechheit. Was, und das habt ihr geglaubt? Zuerst nicht. Aber Bohne hat ein paar Mal Delta Kurfürst 7 gerufen und keine Antwort bekommen. Das konnte er sich nicht erklären. Da haben wir gerade das Muskatnussgesicht in der Scheune zur Mina gemacht. Schließlich hat Bona ein bisschen Verbandszeug geschnappt und ist zur Tür raus. Gleich hat der Kerl ihn geschnappt, ihm schrecklich den Arm umgedreht und fett gelacht und mit einem Messer rumgefuchtelt. Bono konnte sich überhaupt nicht rühren. Dann hat der Kerl zu mir gesagt, ich wäre ein gelbhaariges Flittchen, aber sehr niedlich. Das hast du aber behalten. Blöd, Mann. Jedenfalls hat er gesagt, wenn ich nicht ganz schnell seine Freunde abbinden würde, bekäme Bono als erstes mal ein paar hübsche Muster ins Gesicht geritzt. Und was blieb mir denn da übrig? Dann sind die drei mit Bono abgezischt? Oh, es ging ganz schnell. Und Bohne torkelte richtig. Ob sie ihn... Moment, wir müssen auf Empfang gehen. Funkfuchs 1 und Fuchs 3, kommen. Fuchs 3 und Fuchs 1, ich höre. Fuchs 1 funkt sich die Seele aus dem Leib. Warum hört ihr nicht? Habt dolles Glück gehabt. Bohne hat so viel und so laut gemosert, dass ihn überall jemand gehört hat. Ich habe die Spur ganz schnell gefunden. Zwei Kerle sind mit Bohne gar nicht weit von euch entfernt in einem großen alten Campingwagen in der rechten hinteren Ecke des Platzes. Ich bin jetzt hinter Glatzkopf her. Er steht in der Telefonzelle bei Malvines Laden und hat schon drei Gespräche geführt. Soll ich bleiben? Over. Delta Kurfürst an Fuchs 1. Bleib und pass auf, wer Glatzkopf womöglich abholt und womit. Wir holen jetzt Bonas im Wohnwagen raus und kommen dann zu dir. Aber Vorsicht, over. Alles Roger. So, letzter Teil des Schauspiels. Dann kann die Polizei ans Werk gehen. So, meine Lieben, auf geht's. Claudia, bitte halte dich im Hintergrund. Du kannst höchstens im größten Notfall mit dem Knüppel eingreifen. Michael, du bleibst hinter dem Wohnwagen, damit die denken, ich sei allein. Bitte pack nur zu, wenn ich mit dem zweiten Burschen nicht allein fertig werde. So, und los. Bist du's, Glatzkopf? Na klar, komm mal raus. Halt ihn fest, Michael! Ich hab ja gewusst, dass es schief geht. Den Kerlen sind wir nicht gewachsen. Du schloss mich bloß in Ruhe. Ich komm ja freiwillig. Au, au, au, nicht so fest. Lass mich los. Oh, Bohn, ich hatte solche Angst. Los. Wie schön, euch zu sehen. Na, endlich. So, kommt raus, ihr beiden. Schniefer und Edu, schließen wir erstmal hier ein und lassen den Schlüssel von außen stecken, damit die Polizei nicht so viel Mühe hat. Ja, ich muss noch was sagen. Es ist mir sehr unangenehm, aber ich habe der Bande verraten, dass wir das Gold gefunden haben. Was? Wie bitte? Sie haben gesagt, Sie hätten auch Claudia und würden was Entsetzliches mit dir anstellen, wenn ich nicht auspacken würde. Na, Prost Mahlzeit. Dann untersucht der unbekannte vierte Ganove jetzt womöglich schon den Kamin in unserem Haus. Na, so blöd war ich nun auch wieder nicht. Ich habe gesagt, wir hätten die Kiste in einer Untiefe links neben unserem Steg versenkt. Was wollt ihr? Das ist doch sehr praktisch. So brauchen wir die Polizei nur ganz bequem ins Haus zu bestellen. Dort kann sie mindestens zwei von unseren Freunden in Empfang nehmen, wenn sie die Truhe suchen. Funkfuchs 1 und alle Füchse kommen. Fuchs 3 und Fuchs 1, hören dich gut. Hier, 1099. Fuchs 1 und Fuchs 3, Glatzkopf ist eben auf einer Honda, Kennzeichen YO488, in Floyd. Fährt in eure Richtung, 73, over. Die Funkfüchse versuchen, sich mit Old Man Yates in die Telefonzelle zu quetschen, als der die Polizei anruft. In wenigen Worten schildert er die Situation, die Lage des Hauses, in dem die Goldkiste versteckt ist, und empfiehlt schließlich dem Beamten, ein Rettungsboot der Polizei zu ordern, damit die Gangster nicht über den See entfliehen können. Es ist spät geworden. Zufrieden, aber auch ziemlich zerschlagen, hocken die Freunde mit Herrn Yates auf der Terrasse. Diese Unterwasserlampen sind wirklich sehr gut. Schaut mal, wie weit sie reichen. Was ist das? Da steckt doch ein Schlauchboot im Schilf. An unserer Stelle. Was heißt unsere Stelle? Na, da, wo wir die Kiste gefunden haben. Da taucht einer. Ich hab's genau gesehen. Genau an der gleichen Stelle. Komisch, was will der da? Und ich denke, man soll niemals allein tauchen. Oder sitzt ein zweiter Mann im Schlauchboot? Mein Fernglas ist gut, aber ich sehe niemanden. Tut mir den Gefallen und kümmert euch einmal nicht darum, was andere für krumme Dinger drehen. Wieso meinst du, der dreht ein krummes Ding? Weiß ich nicht. Ist mir auch wurscht. Was möchtet ihr morgen essen? Du kochst doch immer was Besonderes. Hauptsache, wir haben Eis zum Nachtisch. Ich will euch mal was sagen. Da drüben ist was nicht in Ordnung. Der ist schon viel zu lange im Wasser. Wir müssen helfen. Meinst du wirklich, dass der Taucher in Gefahr ist? Er ist immer noch nicht aufgetaucht. Los, beeilt euch! Bömmel bleibt hier, falls die Polizei kommt. So, da sind wir. Vorsicht, nicht das Schlauchboot rammen. Hast du das Seil, Claudia? Und das Mundstück? Ja, ja. Sind die Sauerstoffflaschen okay? Wenn ich Hilfe brauche, merkt ihr sie am Seil. Junge, Junge, das Mädchen hat Mut. Nach wenigen Sekunden hat Claudia den einsamen Taucher entdeckt. Im Licht der Unterwasserlampe, die Old Man vom Boot nach unten hält, sieht sie, dass der Atemschlauch des Unbekannten sich im Gestänge eines Fahrradrahmens verhakt hat. Der Taucher macht Zeichen, weist auf das rostige Metall und auf sein Mundstück. Claudia wedelt mit den Händen und kann unter großer Anstrengung den Atemschlauch lösen. Sofort schießt der Befreite an die Wasseroberfläche. Auch Claudia kann auftauchen. Das wurde Zeit, mein Lieber. Wie konnten Sie bloß allein tauchen? Du hast mir das Leben gerettet. Aber mir hätte die Luft nicht mehr gereicht. Ich wurde immer aufgeregter. Und dabei dachte ich, die versprochenen 1000 Mark wären ganz leicht zu verdienen. Womit? Hinter dem Fahrradrest sollte eine schwere Kiste liegen. Die sollte ich holen und sie heute Nacht in einem Campingwagen abgeben. Bei Edu, Schniefer und Glatzkopf, was? Edu? Kenne ich nicht. Der Mann, der mich angerufen hat, sagte, es ging um eine Wette. Das können Sie Ihrer Oma erzählen, Mann. Nun mal friedlich. Wir rudern zurück und warten auf die Polizei. Die kann dann auch herausbekommen, was es mit einem neuesten Unterwasserfund auf sich hat, glaube ich. Kaum sind die Funkfüchse auf der Terrasse in die Stühle gesunken, dem unglücklichen Taucher haben sie eine Wolldecke umgehängt, wird es draußen lebendig. Guten Abend, meine Herren. Ich schlage vor, dass Sie noch keine Festbeleuchtung machen, denn noch sind die Schatzsucher nicht da. Aber ein Kumpan von Ihnen leistet uns schon Gesellschaft. Ich zeige Ihnen inzwischen die Kiste mit dem Goldschatz. Hier lang, bitte. Sie sind da einer bösen Sache auf die Spur gekommen. Seit langem rätseln wir über Einbrüche. Kein Bargeld, kein Schmuck. Immer nur wertvolle Münzen oder Goldbarren. Sie kommen. Man kann das Eintauchen der Ruder kaum hören. Sie haben also keine Zeit verstreichen lassen. Jetzt wird Schniefer links vom Steg tauchen. Scheinwerfer an! Lassen Sie die Ruder los! Hände hoch! Flucht übers Wasser ist sinnlos! Hinter Ihnen liegt bereits das Polizeiboot! Und jetzt ran an den Steg und aussteigen! Bisschen schneller, meine Herrschaften! Kollege, nehmen Sie die nächtlichen Besucher erstmal mit auf die Wache. Wir unterhalten uns später. Das Boot bleibt hier am Steg. Herr Jeitz, bitte kommen Sie mit den Kindern morgen aufs Revier. Aber erst, wenn Sie ausgeschlafen haben. Sie haben es verdient, glaube ich. Und wenn wir gegessen haben, Steaks mit Kroketten vielleicht. Und wenn wir gemütlich um die Wette geschwommen sind. Und wenn wir einen schönen Waldlauf gemacht haben. Und wenn ich die knifflige Matheaufgabe rausbekommen habe. Und wenn ich euch erzählt habe, dass wir am nächsten Wochenende noch einmal in dieses Haus fahren dürfen. Ja, toll! Super!